Dieser Mensch hatte einen eigentümlichen Eindruck auf mich gemacht. Weshalb hatte er das Schiff bestiegen und nicht am Ufer angelegt? Weshalb hatte er gefragt, ob ich reich sei und während der ganzen Unterhaltung das Deck mit einem Blick gemustert, dessen Schärfe er nicht völlig verbergen konnte? Ich hatte keinen Grund zu irgendeiner Befürchtung. Und dennoch kam mir dieser Mann verdächtig vor. Ich hätte schwören mögen, dass er gar kein Derwisch war. Als er für das bloße Auge nicht mehr zu erkennen war, richtete ich mein Fernrohr auf ihn. Er kniete nicht mehr, wie sein angebliches Gelübde ihm doch vorgeschrieben hätte, sondern er hatte sich bequem niedergesetzt und das Floß halb gewendet. Er ruderte der gegenseitigen Küste zu. Hier war jedenfalls etwas faul. Halef stand neben mir und beobachtete mich. Er schien meine Gedanken zu erraten. Sidi? Hm? Siehst du den heulenden Derwisch noch? Ja. Er denkt, dass wir ihn nicht mehr wahrnehmen können. Er rudert dem Land zu. So ist es. Und was vermutest du? Dass dieser Mann kein Derwisch war. Weshalb sollte er sich für einen Derwisch ausgeben, wenn er keiner ist? Das muss man zu erraten suchen, Sidi. Er sagte, dass er auch während der Nacht fahren werde. Warum tut er es nicht? Effendi, wo wirst du schlafen? Wir werden uns in die Kajüte legen, Kapitän. Das geht nicht. Warum nicht? Weil dort das Geld aufbewahrt wird. So wirst du uns Teppiche besorgen, in die wir uns hüllen. Wir schlafen hier auf dem Deck. Du sollst sie haben. Aber sag, was würdest du tun, wenn Feinde an das Schiff herankämen? Welche Feinde meinst du? Räuber. Gibt es hier welche? Die Djehaine wohnen in der Nähe. Djehaine? Sie sind berüchtigt als die größten Diebe weit und breit. Kein Schiff, kein Mensch ist vor ihnen sicher. Ich denke, du bist ein tapferer Mann, der sich vor keinem Menschen fürchtet. Was vermag ich? Was vermögen wir alle gegen Abu Saif, den Vater des Säbels? Abu Saif? Den kenne ich nicht. Er ist gefährlicher und schrecklicher als der Löwe in den Bergen oder der Haifisch im Meer. Ich habe noch niemals von ihm gehört. Weil du ein Fremdling bist. Zur Weidezeit bringen die Djehaine ihre Herden nach den Inseln Libua und Hassani und lassen nur wenige Männer bei den Herden zurück. Die anderen gehen auf Raub aus. Sie überfallen die Barken und nehmen entweder alles, was sie darauf finden, oder erpressen sich ein schweres Lösegeld. Und Abu Saif ist ihr Anführer. Und was tut die Regierung dagegen? Welche? Gebietet hier nicht der Padischah? Seine Macht reicht nicht bis zu den Djehaine. Sie sind freie Araber, die der Großscherif von Mekka beschützt. Also helft euch selbst, fangt den Räuber. Effendi, du sprichst wie ein Nemsi-Rede, der das nicht versteht. Wer kann Abu Saif fangen und töten? Ist doch auch nur ein Mensch. Abu Saif besitzt die Hilfe des Teufels. Was du nicht sagst. Er wird weder durch ein Messer noch durch eine Kugel verwundet und sein Säbel ist verhext. Er schneidet mit einem Hieb gleich 100 und mehr Feinden Leib und Seele auseinander. Donnerwetter, den möchte ich sehen. Wünsche das nicht, Effendi. Der Teufel sagt ihm, dass du ihn sehen willst. Und dann kannst du dich darauf verlassen, dass er kommt. Ja, also ich gehe dir die Teppiche zu holen. Dann leg dich schlafen und bete vorher zu deinem Gott, dass er dich bewahre vor allen Gefahren, die dir drohen. Wir danken dir für deinen Rat. Wir begaben uns zur Ruhe. Am nächsten Morgen wurden die Anker gehoben, man stellte die Segel und die Barke steuerte südwärts. Wir waren 3/4 Stunde unterwegs, als ein Boot längsseits kam, besetzt mit 2 Männern und 2 verschleierten Frauen, die ebenfalls nach Tur wollten. Der Oberzolleinnehmer nahm die 4 an Bord und das Boot wurde in Schlepptau genommen. Die beiden Frauen begaben sich in die Kajüte und wurden damit den Blicken der Männer entzogen. Sowohl Halef als auch mir war aber vollkommen klar, dass die beiden Frauen keine Frauen waren. Die Frauen des Morgenlandes pflegen sich sonst so in Wohlgerüche zu hüllen, dass man es bereits in beträchtlicher Entfernung verspürt. Hinter diesen beiden aber zog sich ein unsichtbarer Schweif, der halb vom Kamel und halb von ungegärtem Rasertabak stammte.